Zdaj pa je ura 22 in 27 minut. Poslušate Radio Slovenija. Prvi program. Radio Slovenija na UKV frekvenci prvega programa in srednjem valu 918 kHz. Ura je 22:30 minut. Radio Slovenija on the FM frequencies of the first program and on the AM wavelength 918 kHz. The news. Radio Slovenia auf den UKW-Frequenzen des ersten Programms unter der Mittelwelle 918 kHz. Die Nachrichten. Good evening. Today is Monday, the 17th of September. Here is the news prepared and read by Ksenia Samarja Matul, Ljubljana. And here's the weather forecast for tomorrow. It will be mostly bright. Early morning temperatures will range from 5 to 10, at the coast around 12 degrees. Daytime high is 22 to 26 degrees centigrade. Guten Abend, heute ist der 17. September. Dies sind die Nachrichten, vorbereitet und gelesen von Maja Jinusch. Ljubljana. Und noch das Wetter für morgen. Es wird auch sonnig bleiben, am Morgen kann es aber auch Nebel geben. Die Frühwerte liegen morgen zwischen 5 und 10 an der Küste um die 12 und die Tageshöchstwerte zwischen 22 und 26 Grad Celsius. You've been listening to the news of Radio Slovenia. You can hear us again tomorrow at 10:30 p.m. on the FM frequencies of the first program and the AM wavelength 918 kHz. Das waren die Nachrichten von Radio Slovenia. Sie hören uns wieder morgen um 22.30 Uhr auf den UKW-Frequenzen des ersten Programms und auf der Mittelwelle 918 kHz. Na valovih Radio Slovenija ste poslušali informativno oddajo v angleškem in nemškem jeziku. Na sporedu bo spet jutri ob 22:30.